Kundgabe 6136. Empfangen durch Bertha Dudde am 15.12.1954. Darbieten des Himmelsbrotes den Seelen im Jenseits. Teilet reichlich meine Gabe aus, ihr, die ihr selbst im Überfluss stehet, durch meine Liebe. Ich gebe reichlich jedem, der empfangsbereit ist, doch immer nur, damit er wieder austeilet den Bedürftigen, die in ihrer Not nicht zu mir selbst kommen, denen ich aber helfen will, durch euch. Der Hunger nach geistiger Speise ist groß, wenngleich ihr auf Erden wenig verlangende Menschen findet, doch kein Krümchen geht verloren, so ihr das Brot des Himmels austeilet. Es wird mit Heißhunger entgegengenommen von bedürftigen Seelen im Jenseits. Und das soll euch anspornen zu immer eifrigerer Liebetätigkeit, die geistige Not zu lindern. Denn weil ihr viel empfanget, könnet ihr auch viel abgeben. Wüsstet ihr, wie eng das geistige Reich und seine Bewohner verbunden ist mit der Erde und euch Menschen? Wüsstet ihr, wie viele Seelen euch umgeben, so würdet ihr auch all euer Denken, Reden und Handeln von dem Gesichtspunkt aus betrachten, dass ihr ständig beobachtet werdet von ihnen und dass ihr darum auch jenen Seelen gegenüber eine gewisse Verantwortung habt, ihnen mit gutem Beispiel voranzugehen und ihnen so den Aufstieg zu erleichtern, so sie noch in den unteren Sphären weilen. Und dieses gilt im Besonderen euren Reden, die, wenn sie geistig gerichtet sind, überaus segensreich für diese Seelen sein können. Und so ihr nun mein Wort zum Inhalt eurer Reden nehmet, locket ihr viele hungernde Seelen an, denen ihr nun ein köstliches Himmelsbrot bietet, die ihr mit kräftiger Nahrung versorgt, die sie in ihrem noch elenden Zustand dringend benötigen. Es verhallt bei den Seelen im Jenseits kein Wort ungehört, und es hat auf jene Seelen eine weit tiefere Wirkung, weil sie alles weitergeben, was sie empfangen. Denn die Kraft meines Wortes bewirket dieses, und so zieht mein Wort unendliche Kreise und berührt unzählige Seelen wohltätig. Es ist aber die Not im geistigen Reich auch unendlich groß, denn täglich langen dort Seelen an, in kümmerlichem Zustand, weil sie noch zu sehr verbunden sind mit der materiellen Welt, weil sie geistig sich keinen Vorrat geschaffen haben auf Erden und darum armselig im jenseitigen Reich ankommen und auf Hilfe angewiesen sind, wenn sie nicht zur Tiefe absinken wollen. Und ihr Menschen könnet diesen Seelen helfen mit der Zuleitung meines Wortes, das allein sie vor dem Absturz in die Tiefe bewahrt. Sie suchen sich dort Hilfe, wo ihnen ein Licht entgegenleuchtet, und spüren auch den Kraftstrom, der ihnen aus meinem Wort zufließt. Denn es gibt für diese Seelen keine andere Rettung, als mein Evangelium der Liebe anzunehmen, das ihr ihnen vortragen sollet, wo und wann es euch nur möglich ist. Darum teile ich aus im Überfluss, damit ihr abgebet denen, die bedürftig sind, damit sich bei euch Nahrung holen können die Hungernden, die eure Liebe bedenken will. Amen.